Ich bin ein Mensch, doch bild ich mir nicht ein. Ich könnt im Dunkeln besser sehen als Eulen. Ich könnte lauter als die Wölfe heulen und könnte stärker als ein Löwe sein. Doch glaub ich nicht, ich sei so glücklich wie Delfine, wenn sie springen, so selig wie die Meisen, wenn sie singen, auch nicht so schnurrig wie ein Papagei. Und doch in jedem Tier, in Laus und Adler, Raupe, Pfau und Schnecke, sie sind die fernsten Ahnen und ich stecke in jedem Tier und jedes steckt in mir. Doch bin ich Mensch in ganz besonderem Sinn, wenn Tiere schnurrig sind, verspielt und heiter, dann sind sie schnurrig, heiter und nichts weiter. Ich aber weiß es, wenn ich glücklich bin. Was Tiere sind, das sind und bleiben sie. Ein Wolf bleibt Wolf, ein Löwe bleibt ein Löwe. Doch ich kann alles sein, Delfin und Möwe. Ich bin ein Mensch, ich habe Fantasie.